del Thema. Weltmeistersammer, den Pottsammer. Aber das ist doch kein Grund, alles zu vergessen, was man in dem Seminar der richtige Umgang mit Medien gelernt hat. Freundlich, höflich, korrekt, informativ sein. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 31.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 19. Juli 2014. Herzlich willkommen an diesem leicht schwülen Samstagmorgen hier im Zentrum der gräflichen Stadt Barcelona. Die Welt steht Kopf, die Welt ist verrückt. Wir haben die letzten politischen Ereignisse verfolgt. Der Krieg in der Ukraine fordert mittlerweile weitere unschuldige Opfer. Deutschland ist Weltmeister geworden. Merkel feierte ihren 60. Geburtstag. Und alles geht weiter und dreht sich weiter und immer weiter. Wir werden versuchen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen 2 Stunden eine sehr subjektive Orientierung zu bieten im Chaos der modernen Welt. Wie sollen wir diese Welt begreifen, verstehen? Und wir werfen natürlich auch mehr Fragen als Antworten auf hier im Niemandsland. 91.4 FM bei Contrabanda. Guten Morgen. Trotz aller weltmeisterlichen Jubelchöre, großen Empfangs am Brandenburger Tor und Heldenverehrung haben wir vom Niemandsland hier 2 Karten gezückt. Wir haben sie in der Hand, die gelbe und die rote. Der Gaucho-Tanz, liebe Weltmeister, das war albern, kindisch und beleidigend. Eigentlich eines Weltmeisters unwürdig. Gelbe Karte mindestens dafür, dass beim Triumphfest die Verlierer so albern und unnötig verhöhnt oder verhohnepiepelt wurden. Hat uns gar nicht gefallen. Yeah. Aha. Ich steh morgens auf und steig in meine Jeans. Die Stadt da draußen schreit und ist bereit für meine Jeans. Spring durchs Schiebedach in mein knallblauen Jeep. Hub die Stallmauer weg, Frauen fallen auf die Knie. Nichts kann mich halten, schnall mich an und steig ins Katapult. Wenn der Planet heute untergeht, dann ist es meine Schuld. Will nie mehr landen, brauch er Kerosin. Auf meinem T-Shirt steht schwer zu erziehen, yeah. Lass den voll raus, echt, du siehst toll aus. Sex oder Vollrausch, Becks oder Dollhaus. Egal was passiert, heute hab ich's mir verdient. Schlaf ich heute nicht mit ihr, dann schlaf ich in meinen Jeans. Blue Jeans. Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, in mein Jeans. Fall einfach um, schlaf in mein Jeans. Und steh ich nicht mehr auf, dann vererb ich meine Jeans. Ein ganzes Rudel Schlümpfe musste sterben für die Jeans. Ich steig aus dem Taxi, auf der Liste steht nur Jeans. Bin der neue River Phoenix, der neue James Dean. Die Braut an der Bar lacht wie ein Delfin. Steck ihr ne Kippe in die Nase, feier ab wie Shishin. Mach heute keine Kreuzfahrt auf dem Relationship. Einfach nur schön, was da neben mir am Tresen sitzt. Nehm die Braut in Schwitzkasten, spring auf die Tanzfläche wie ein Gorilla im Nebel beim Breaken. Die Hand brechen, der schönste Tag im Jahr ist Freitag. Zieh einen Schein aus der Tasche, auf dem steht Freifahrt. Und land ich in der Zelle, dann hab ich's halt verdient. Dann schlaf ich nicht mit dir, nein, dann schlaf ich in mein Jeans. Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans, in mein Jeans. mein Jeans. Fall einfach rum, schlaf in mein Jeans. Du hast keine Taschen, das sind keine Jeans. Hab eine Flasche rechts, eine Flasche links in den Jeans. Blue Jeans! Sommer im Niemandsland. Ja, allerlei Witze machen in diesen Tagen die Runde. Einer der berühmtesten ist natürlich der Witz des Goethe-Instituts. Da heißt es, das Goethe-Institut hat seinen Namen geändert. Es heißt ab sofort Götze-Institut. Götze. Palacio kommt für Higain. Der Angreifer von Internationale soll den überragenden Schweinsteiger eindämmen. Und dann macht Zabella einen weiteren großen Fehler. Er bringt Gago für Enzo Perez. Joachim Löw reagiert ad hoc. Götze für Klose. Im Stil eines aufreizend lässigen Harlem-Globetrotters verteidigt der arbeitsunwillige Gago nicht und reißt damit die Linien auseinander. Es kommt, wie es kommen muss. In Minute 113 vernascht Schürrle auf links Mascherano und Zabaleta. Flankt die Kugel vom Seitenkalk an den Fünfer, hebelt damit die erstmals nicht synchronisierende Innenverteidigung. Garay war gerade spazieren aus. Götze stoppt das Ballgerät mit der Hühnchenbrust und markiert abgezockt mit links und Volley. Das Weltmeistertor gegen einen chancenlosen Chiquito Romero. Argentinien hatte die besseren Chancen als die Teutonen. Aber wenn man die Dinger vorne nicht reinmacht, sollte man hinten die Klingel abstellen. Der DFB hat die WM gewonnen. Das sagt Herr Christoph Meureler in seinem Kommentar in der Jungen Welt von vergangener Woche. Wenn er alt sei und im Schaukelstuhl sitze, dann möchte er sich an diesen WM-Titel erinnern, erzählte Bundestrainer Jogi Löw im Fernsehen nach dem gewonnenen Finale. Zwischen den deutschen Medien und Löw liegen Welten. Die predigen die nationale Erweckung und er redet von Schaukelstuhl. Tja, ja, so ein Titel ist natürlich immer eine schöne Sache, hatte Löw auf Nachfrage nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Frankreich erklärt. Mehr nicht. Da konnten seine Spieler am Sonntagabend noch so sehr Wahnsinn, Wahnsinn schreien. Es war sehr anstrengend gewesen gegen Argentinien, aber nicht nur. Christoph Kramer grüßte danach seine Oma zum Geburtstag. Da war er wieder, der Schaukelstuhl. Und Bastian Schweinsteiger grüßte Uli Hoeneß im Gefängnis. Er siezt ihn, denn Hoeneß war sein Chef. Da war er wieder, der FC Bayern. Fußball als Unterhaltungsindustrie, in der mit Unsummen hantiert wird. Die WM 2014 war die teuerste aller Zeiten. Sie hat den Ausrichter Brasilien 8 Milliarden Euro gekostet. Auf Wunsch der FIFA, einem Weltkonzern, der nur ein einziges Produkt vertreibt und das heißt Fußball-WM. Wer genug Geld zahlt, darf sogar in der Wüste eine WM veranstalten, auch wenn Sklaven die Stadien bauen müssen. Der FIFA ist das egal. Brasilien hat jetzt nagelneue Stadien, in die kaum jemand gehen wird, weil die Vereine in der zweiten oder dritten Liga spielen. Dafür wurden erst Stadtviertel eingerissen und dann wurden Proteste unterdrückt. In den Fernsehbildern, die die FIFA während der WM lieferte, war davon nichts mitzubekommen. Aber man konnte eine brasilianische Nationalmannschaft sehen, die diese Widersprüche nicht kitten konnte. Sie hatte keinen Plan, nur Gebete. Schließlich erlitt sie im Halbfinale gegen die Deutschen einen kollektiven Nervenzusammenbruch. Ihre 1:7-Niederlage war surreal und historisch.

Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Sepp Herberger. Wäre der Ball nicht rund, wäre er ein Würfel. Giula Lorand. Wie alles, was rund ist, ist auch der Fußball ein Sinnbild für das Ungewisse, für das Glück und die Zukunft. Peter Handke. Der Ball ist rund. Halte aus, ich bin gleich da. Bin aufgeregt wie jedes Mal. Ich komm zu dir und du bist wunderschön. Ich atme ein, die Luft ist rein. Trägst deinen Schmuck und zeigst ihn allen. Du blendest nicht, bist einfach wunderschön. Deine Feinde kennen dich genau. Doch sehnen dir nur dein brennendes Haus, lachen dich aus und sagen, du bist schlecht. Jeden Tag musst du dich beweisen, ich verbreite deinen Namen auf all meinen Reisen. Und nie wieder will ich von dir weg. Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück. Doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Dein Handschlag fest, dein Hals so dick, deine Frauen so schön, dein böser Blick, der Staub in deinen Augen macht dich blind. Nachts bist du wach, hast kaum geschlafen, dunkle Gestalten auf dein Straß, bist manchmal bockig wie ein kleines Kind. Dein Meer, was mal türkis, mal blau ist, mal ein graues Monster aus Algen, was mich auffrisst. Tauch einfach ab, du bist so nah bei mir. Du weinst, du lachst, meine erste heilige Nacht. Wenn ich alt und vergreist, keinen mehr hab, dann schlaf ich ein, mein Stein gehört zu dir. Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück. Doch dein Licht zieht mich zu dir zurück, mein Rostock. Du bist so ehrlich zu jedem, du bist so herrlich dagegen. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Ich zieh los und such mein Glück, doch dein Licht mich zu dir zurück, mein Rostock. Ich muss jetzt zuhören. Of the whole world championship, how does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ja, Niemandsland 91.4 FM, meine Damen und Herren, wir sind auf Sendung. Das waren gerade die markigen Worte des lustigen Spaßvogels Thomas Müller. zum Thema goldener Schuh. Ein anderer Fußball ist möglich. Zufällig findet zur Zeit der großen Fußball-WMs immer ein alternatives Fußballturnier statt. Am vergangenen Sonntag ging in Sao Paulo die Straßenfußball-WM zu Ende, in deren Finale Kolumbien sich den Titel gegen die Auswahl Israels sicherte. An der unter den an das Weltsozialforum angelehnten Motto »Ein anderer Fußball ist möglich« zum dritten Mal ausgetragenen WM nahmen auf 21 Teams verteilt 300 Jugendliche aus sozialen Projekten teil. An den Halbfinals oder Halbfinals hatten auch Paraguay und Ghana partizipiert, obgleich Länder wie Brasilien und Argentinien gleich mit bis zu 3 Teams vertreten waren. Organisatoren der WM waren die argentinische Vereinigung Fußball und Entwicklung, die FUDE, die Bewegung Straßenfußball sowie die NGO Aktion Bildung. Gespielt wurde auf 15x10 Meter großen Zementplätzen. Die gemischten Teams wurden von Jungen und Mädchen zwischen 16 und 21 Jahren gebildet. Mit dem Kommerzfußball von der FIFA hat das nichts gemein. Die Leute fragen immer, wer ist der Torjäger? Wer wird gewinnen? Doch der Gewinner ist der, der am meisten Punkte sammelt für Prinzipien wie Solidarität, Respekt, Kooperation und Beteiligung. Das weiß Julien Zintra, Kommunikationsberaterin des Football Callejero. Werte schlagen Tore. Auf dieser alternativen Fußball-WM wird in 3 Blöcken gespielt und ohne Schiedsrichter. Im ersten bestimmen die Teams gemeinsam die Regeln. Im zweiten wird gekickt. Im dritten wird gemeinsam mit Sozialarbeitern diskutiert, wer die fairsten und respektvollsten Spielzüge auf den Beton gelegt hat. Dafür werden dann Punkte vergeben. Klingt ein bisschen nach Schule. Und das soll es irgendwie auch sein. Meist werden wir Jugendliche als Ursache von gesellschaftlicher Gewalt angegriffen. In vielen Ländern werden wir diskriminiert. Das sagt Pedro, der für Bolivien kickt. Das sehen offenbar auch die Organisatoren so. Gehe es doch beim Straßenfußball um Konfliktbewältigung durch Dialog, die gute alte Eigenverantwortung und natürlich um Gewaltverzicht. Das philippinische Team weist darauf hin, dass für viele Minderjährige der Sport ein Ausweg aus der Kinderprostitution sei. Für den argentinischen Ex-Kicker Fabian Ferraro sollten bei derlei Veranstaltungen gemeinschaftliche Transformationsprozesse angestoßen werden, bei denen Führungspersönlichkeiten entstünden. Die Straßenfußball-WM werbe, so Ferraro, für die soziale Integration der verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen zwischen Jugendlichen aus Randschichten, die unter schwierigen Verhältnissen leben, wo Gewalt an der Tagesordnung ist. Die 21 Teams waren an der Peripherie Sao Paulos in Bildungseinrichtungen untergebracht. Zahlreiche kulturelle Aktivitäten standen auf dem Programm. Zum Abschluss organisierten die Gastgeber eine rauschende Samba-Party für alle Beteiligten. Nun ja, nach so viel Sozialarbeiter-Geschwätz schaffte es der 18-jährige Anderson Davila, herausragender Akteur des neuen Weltmeisters, sich nach dem Finale gegen Israel dennoch schlicht auszudrücken. Zitat: Wir stehen für Courage und schönen Fußball. Also stellten wir in Barranquilla eine Auswahl zusammen, um Kolumbien zu repräsentieren. Alles klappte prima und nach einem sehr schwierigen Match wurden wir Weltmeister. An diesen internationalen Fußballnetzen wird weiter geknüpft. Straßenfußball-WM in Sao Paulo in Brasilien zu Ende gegangen am letzten Sonntag. Weltmeister Kolumbien. Ein Hoch auf den Weltmeister Kolumbien. Zu dieser Meldung da, zu diesem alternativen Fußballturnier, da steht aber nichts dabei, ob da auch eine deutsche Mannschaft mitgemacht hat oder wie die abgeschnitten haben. Wenn es da auch um Respekt geht, fällt mir gerade ein, weil wenn bei diesen alternativen Deutschen die gleiche Respektlosigkeit erscheinen würde, wie bei der offiziellen, bei der blonden, richtigen deutschen Fußballmannschaft, dann würden die ja wahrscheinlich niemals Kandidat sein, sowas zu gewinnen. Niemandsland 91.4 FM. Es ist Samstag, wie Sie vielleicht festgestellt haben, meine Damen und Herren. In unserem Livestreaming haben Sie nicht die normale Abfolge der Sendungen. Da ist alles ein bisschen durcheinander gepurzelt. Das liegt an unserem Zentralcomputer. Der ist in Reparatur und bald werden wir wieder mit der normalen Sendeabfolge im Internet auch und hier auf FM erscheinen. Bis dahin geht es immer noch ein bisschen drunter und drüber. Ihr seid schwach und ich bin stark. Ihr tropft wie Tinte in die Hemden rein. Mir fehlt einfach nur der Schlaf. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn. Was ich von Herzen liebe, interessiert mich nicht mehr. Zu viele Köche, zu viel Brei. Was ehemals Luft und Liebe war, sind heute Rauch und Fickerei. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn. Den neuen Tag hinein. Ich dreh mich noch einmal gegen die Wand. Morgen eventuell, vielleicht ein andermal. Sowas von leer und ausgebrannt. Und ich brenn. Gruppe Broilers von ihrem Album Noir. Ich brenn, brenn, brenn. Ja, wir hatten gesagt, ein anderer Fußball ist möglich, ein Straßenfußball. Eine andere Welt ist vielleicht auch möglich, eine andere Politik. Alles könnte ganz anders sein, ist es aber leider so oft nicht. Die Nachrichten, die uns in diesen Tagen ereilen, überschlagen sich gegenseitig vor Unmenschlichkeit und Grausamkeit, Massaker, Flugzeugabschüsse. Zum Beispiel im Gazastreifen. Da vollzog sich ein fürchterliches Massaker an Kindern von der israelischen Armee begangen. Unsere demokratischen Lichtgestalten hier haben sich meines Wissens nicht sehr entsetzt über dieses Massaker geäußert. Das tun sie nur, wenn von ihnen als feindlich eingestufte Nationen, Länder, Regime etwas Unrechtes begehen, dann schäumen sie auf und schreien auf. Wenn sie es selber veranlassen oder eine der ihren, dann ist das schon irgendwie okay. Da ist schon irgendwie ein Terrorist bestraft worden, oder? Ja, also das ist die Nachricht, die mich veranlasst hat, heute ausnahmsweise mal El País zu kaufen, was ich normalerweise am Samstag nicht mache, weil es da 20 Centimos mehr kostet als während der Woche. Jetzt heute gehe ich rein in das Kiosk und leg mein 1,50 € dahin. Ah, da fehlen 30 Centimos, sagt er mir. Dann gucke ich drauf, tatsächlich kostet jetzt 1,80, nicht mehr 1,50, und zwar schon seit 3-4 Wochen. Also dafür kriegst du aber dieses schöne Modemagazin. Ja, das habe ich ihm gleich da gelassen. Ja. Nee, jedenfalls, also diese Nachrichten da aus Gaza wieder mal, ist wirklich hanebüchen. Und ich kaufe natürlich El País, weil die das von den gedruckten Presseerzeugnissen hier immer noch das die am wenigsten schlimmste Zeitung ist, ja. Aber gut, was du sagst, auch hier kann man das feststellen, diese Haltung dazu der Medienlandschaft und der Politiker, wenn es um Israel geht. Also vor 10 Tagen haben die angefangen, wieder mal Gaza zu bombardieren und jetzt seit vorgestern auch Bodeninvasion, also Einmarsch nach Gaza. Also vorher wurden die schon beschossen mit Artillerie, über 2000 Luftangriffe vom Meer aus, von Kriegsschiffen aus, wird mit Kanonen da geschossen. Und also die Konsequenz eben, inzwischen gibt es schon 300 oder fast 300 Opfer unter der Zivilbevölkerung. Ah, ich muss mich korrigieren. Nur 75% waren Zivile. Andere waren offenbar Terroristen oder mindestens Polizisten, laut UNO. Und eben, wie es leider normal ist, unter diesen Opfern der Zivilbevölkerung sehr viele Kinder. Und also jetzt gerade am Mittwoch eine Gruppe von 4 Kindern, alle Brüder, Geschwister und Cousins zwischen 10 und 15 Jahren, die haben am Strand Fußball gespielt. Und dann haben die Israelis nicht sofort geschossen, scharf, sondern haben so eine, wie nennen die das, Bomba de aviso, so einen Warnschuss abgegeben. Aber gerade dieser Warnschuss hat dann eben schon diese Gruppe getroffen. Die haben am Strand da gespielt und dann waren zwar nicht alle sofort tot, einige konnten noch weglaufen und auf die wurde dann auch noch mal geschossen. Zum Glück muss man sagen, hat sich das abgespielt vor dem Hotel, wo die internationale Presse einlogiert ist und die haben das hautnah und live mitgekriegt. Deshalb wissen wir das überhaupt. Ne? Wenn das zufällig ein paar hundert Meter weiter weg gewesen wäre, würde da kein Schwein drüber reden. Ne? Am Donnerstag auch wieder drei Geschwister zwischen 6 und 10 Jahren sofort waren sofort tot. Warum? Die haben auf der Dachterrasse von ihrem Wohnhaus gespielt und wurden sofort erwischt. Dann Israel weiß natürlich, dass es nicht so schön aussieht, diese Sachen. Und dann also der Präsident, der Simon Peres, der sagt dann, ja, das ist leider ein Problem, diese Frage. Ja. Und na gut, jedenfalls, wenn jetzt die Bodentruppen von Israel einmarschieren, ist ja klar, was passiert. Dann wird die Zahl der Todesopfer noch wesentlich schneller ansteigen. Und natürlich auch der israelischen Soldaten, also bis jetzt in den letzten 10, 12 Tagen hat es nur 2 Tote gegeben auf israelischer Seite, aber das wird natürlich auch hochgehen, diese Zahl. Und Israel, weil die eben wissen, dass das ein bisschen kritisch angesehen werden könnte, ihre Vorgehensweise, dann haben sie sich jetzt auf diese humane Bombardierung verlegt, das geht so, die überfliegen das Gebiet, das sie bombardieren wollen, schmeißen Flugblätter ab und rufen auch Leute per SMS an, verlasst jetzt mal eure Häuser. Also jetzt kürzlich haben sie es 100.000, zu 100.000 Leuten sagen die, verlasst eure Häuser, ihr müsst raus, wir werden euch jetzt bombardieren, also diesen Stadtteil zum Beispiel. Ne? Die Frage ist nur, wo die hingehen sollen. Ne? Andere Auswirkungen, die Infrastruktur wird natürlich zerstört durch diese Bombardierung. Inzwischen sind 300.000 Leute ohne Wasserversorgung da. Und so geht's gerade weiter. Das muss halt sein, ne? Um die Demokratie und die Existenz des Staates Israel vor allem zu garantieren. Dafür bin ich auch, die Existenz dieses Staates zu garantieren. Nur der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir fragen uns natürlich auch, ist das der richtige Weg, um die Existenz dieses Staates zu garantieren? Weil alles das, was Sie jetzt säen an Hass und an Verbitterung, das wird für Generationen weiter schwelen. Und anstatt die gleiche Energie in freundschaftliche Gesten umzusetzen, die gleiche Energie vielleicht für eine Annäherung, für ein Miteinander einzusetzen, wird einfach nur knallhart auf Konfrontation gesetzt und bombardiert. Scharfmacher, das wissen wir, gibt es auf beiden Seiten. Erinnern wir uns, vor ein paar Wochen gab es diese seltsame Meldung der entführten israelischen Jungs. Das ist passiert. Bis jetzt weiß man nicht genau, wer die Verantwortlichen für diese Entführung waren, aber danach gab es so einen Entführungsrachefeldzug. Dann wurden junge Palästinenser gelyncht und verbrannt, ebenfalls entführt. Und das war wie so eine Art Initialzündung für diesen neuen Krieg gegen den Gazastreifen. Wie gesagt, Bodenoffensive läuft. Erneut ungefähr 22 Tote. Zivilisten, israelische Zivilisten, bejubeln die Raketeneinschläge und drohen einer Reporterin. Das Medienbüro in Gaza wurde ebenfalls bombardiert. Wir hatten nicht die Bilder gesehen, wo man israelische Bürger sieht auf Klappstühlchen, auf Hügeln und die betrachten, ich will nicht sagen feixend, aber die betrachten die Einschläge im Wohnviertel, die die Bomben ihrer Armee hinterlassen. Das Sterben im Gaza geht weiter. Mit Beginn ihrer Bodenoffensive ist die israelische Armee in der Nacht zum Freitag von Norden, Osten und Süden auf den abgeriegelten Küstenstreifen vorgerückt. Unterstützt wurde der Vormarsch von Raketenbeschuss aus der Luft und vom Meer. Ziel der Angriffe, so heißt es offiziell, sind sogenannte Tunnelanlagen und Raketenabschussrampen. Kampfhubschrauber griffen auch Gebäude in Gaza-Stadt, unter anderem im Wohnviertel Rimal an, wo verschiedene Medien ihre Büros haben. Mehrere Mitarbeiter eines lokalen Rundfunksenders und ein Fotoreporter wurden verletzt. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Es sieht nicht gut aus. Wir hören, wie gesagt, wenig Entrüstung hier von unseren offiziellen Vertretern, den Demokraten. Wir hören aber ein unglaubliches Geschrei, was gleichzeitig parallel dazu in der Ukraine passiert, in der Ostukraine. Da wurde ein Flugzeug abgeschossen. Eine MH-17-Maschine. Und das wird wohl ganz andere Konsequenzen haben. Das ist für die Herrschaften ein ganz anderes Kaliber, wo sie wirklich die ganze Artillerie ihrer Entrüstungsrhetorik losschießen und verschießen. Putin, der Unmensch, Putin ist durchgedreht und was jetzt alles kommt. Es ist noch nicht genau erwiesen, wer dieses Flugzeug abgeschossen hat, aber wie gesagt, Putin wird schon markiert als der Schuldige. Ja, also bei dieser Geschichte da, bei dem Abschuss von dem Flugzeug, ist offenbar klar, dass es wirklich ein Abschuss war und nicht einfach nur ein weiteres Flugzeugunglück. Da gab es 295 Tote, also ziemlich gleich, die exakt gleiche Zahl wie tote Palästinenser jetzt. Und ja, wenn man die Reaktion da jetzt vergleicht, kann ja jeder seine eigenen Schlüsse da draus ziehen. Aber zu der Geschichte, was du gerade gesagt hast, wie das losging, die Entführung von drei israelischen Jugendlichen, die dann, war erstmal eine Entführung, aber wie man heute weiß, wurden die dann sofort getötet. Also und offenbar wusste Israel das auch, dass die schon tot waren. Die haben es aber dann nicht öffentlich gesagt, sondern haben gesagt, die sind entführt, wir müssen jetzt handeln, um sie wieder zu befreien. Gut, die wurden umgebracht, also zu 99,8% Sicherheit von wem? Von Palästinensern, kann man annehmen. Wie du sagst, bis heute ist die Sache nicht geklärt. Man weiß nicht, wer das war. Aber der Staat Israel wusste das sofort. Das war Hamas, ne? Also die politische Partei in Gaza, die dort eindeutig die Mehrheit hat. Und als Rechtfertigung natürlich für den Angriff auf Gaza jetzt wieder mal nach dem letzten großen Angriff vor 5 oder 6 Jahren, sagen die natürlich, wir müssen das machen, weil die uns mit Raketen beschießen, die Hamas, diese Terroristen. Und das stimmt natürlich, die schicken da, sagen wir mal, Raketen oder Raketchen, vielleicht sind es auch nur bessere Feuerwerkskörper, also ich glaube, es hat in der ganzen Zeit, seit den Jahren, wo die da ihre Raketen nach Israel schießen, glaube ich, einen Toten gegeben und mehrere Verletzte. Ja. Also solche Raketen sind es. Wie gesagt, also ich denke, von Hand hergestellt, obwohl eines stimmt, sie haben inzwischen eine größere Reichweite, ein paar Kilometer mehr als noch vor ein paar Jahren. Aber gut, was heißt das für Israel? Ist natürlich eine wunderschöne Gelegenheit, das zu benutzen als Ausrede, um zu intervenieren. Obwohl die natürlich Raketenabwehr-Raketen haben, ein Ding konstruiert haben, so das heißt, nennen sie eiserne Kuppel, wo also anfliegende Raketen sofort von den eigenen dann neutralisiert werden. Und vielleicht hat es jetzt nicht mehr so ausgereicht als Ausrede. Das Neueste ist jetzt, wir müssen da Gaza angreifen, weil die Tunnel bauen, die von Gaza aus, um nach Israel zu kommen und dort dann Terroranschläge zu begehen. Naja gut, wahrscheinlich kann man sich noch mehr Sachen ausdenken, aber in Wahrheit kann man ja schon seit Monaten feststellen, dass Israel Lust hat, da loszuschlagen, nämlich seit dem Moment, wo Al-Fatah und Hamas wieder das Kriegsbeil begraben haben und ihre Streitigkeiten beigelegt haben. Da hat Herr Netanyahu und die extreme Rechte natürlich gedacht, jetzt müssen wir was machen. Also ich sehe die Sache so. Die israelische Armee veröffentlicht im Internet von ihrem Militär, von Truppen gedrehte Videos, so sicher fühlen die sich, wie ihre Panzer im Gazastreifen vorrücken. Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive im Gazastreifen fortgesetzt. 10 Tage nach Beginn der Luftangriffe schickt Israel derzeit Truppen in das Palästinensergebiet. Ziel sei es, geheime Tunnel und Raketenabschussrampen der radikal-islamischen Hamas zu zerstören. Durch die Tunnel sollen Hamas-Kämpfer nach Israel gelangen können. Am Freitag hat die israelische Armee diese Bilder veröffentlicht. Sie zeigen, wie ein Soldat den Grenzzaun zum Gazastreifen öffnet. 6 israelische Panzer rollen durch die Lücke. Bodeneinsatztruppen folgen ihnen. Gleichzeitig ist ein Funk zu hören. Wir führen eine Operation gegen die Hamas durch, um den Bürgern Israels wieder Frieden zu bringen, sagt der israelische Befehlshaber. Unsere Nation steht hinter euch. Vor euch sind die Terroristen der Hamas und des palästinensischen islamischen Dschihad. Ich vertraue euch und glaube an eure Fähigkeiten. Auf geht's, viel Glück, over and out. In Gazastadt, Bilder der Zerstörung. Unter den Opfern sind viele Zivilisten, darunter Kinder. Durch die Offensive soll vor allem der Raketenbeschuss Israels durch militante Palästinenser unterbunden werden. Noch immer schlagen Geschosse auf israelischem Gebiet ein, wie diese Aufnahmen aus der Nacht vom Donnerstag zum Freitag dokumentieren. Eine Waffenruhe scheint in immer weitere Ferne zu rücken. Es ist doch erstaunlich, wie die Wahrnehmung verzerrt wird und wie die Propaganda funktioniert. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Radio Sommer im Niemandsland. Wie viel Steuern zahlen eigentlich die Reichen? Eine andere Frage ist, was besitzen die eigentlich genau? Wie viel Geld haben die ganz, ganz, ganz Reichen eigentlich? Weltweit und natürlich auch in Deutschland. Dazu gibt es eine Untersuchung der EZB, der Europäischen Zentralbank. Und da kommt Folgendes bei heraus zum Thema Vermögen der Reichen. Billionen Euro werden gesucht. Es gibt kaum gesicherte Daten über das Vermögen der Reichen. Auch die Europäische Zentralbank weiß nichts Genaues, denn ihre Untersuchung beruht auf Freiwilligkeit. Also, Frage, wie reich sind die Superreichen? Diese Antwort interessiert eigentlich jeden. Doch eine exakte Antwort ist nicht möglich, denn die Daten fehlen. Aus den deutschen Vermögensstatistiken verschwinden nicht etwa Milliarden, sondern Billionen Euro. Billionen. Sie landen in einem Daten-Nirvana und niemand weiß, wer sie besitzt. Es ist bizarr. Über das Einkommen der Armen und der Mittelschicht weiß man alles. Und bei Hartz-IV-Empfängern wird sogar amtlich geprüft, wie viele Zahnbürsten in ihrem Badezimmer liegen. Aber über die Reichen ist fast nichts bekannt. Selbst die Europäische Zentralbank, EZB, stochert nur im Ungefähren. Im vergangenen Jahr hat sie zwar in allen Euro-Ländern eine Haushaltsbefragung durchgeführt, doch dabei tauchte ein entscheidendes Problem auf. Die Reichen haben nicht mitgemacht. Denn die Befragung war freiwillig. Und freiwillig erzählt kein Millionär, wie viele Millionen er besitzt. Also waren die Ergebnisse recht seltsam. In der EZB-Befragung besaß der reichste deutsche Haushalt nur, in Anführungsstrichen natürlich, 76 Millionen Euro. Doch wie jeder weiß, gibt es in Deutschland Menschen wie die Aldi-Brüder zum Beispiel, die gemeinsam auf knapp 40 Milliarden Euro kommen. Hey Aldi, wo ist der Rest? Wo versteckt ihr das? Diese Diskrepanz hat der EZB keine Ruhe gelassen, weswegen sie jetzt mit einer Studie nachgelegt hat, deren Methode zunächst albern wirken könnte. Die Bank hatte die Forbes-Liste der Milliardäre ausgewertet. Doch damit ist die Realität gut beschrieben, wenn es um Vermögensstatistiken geht. Denn eine der mächtigsten Zentralbanken der Welt ist gezwungen, auf ein eher windiges journalistisches Produkt zurückzugreifen, wenn sie wenigstens ein paar Details über die Reichen erfahren möchte. Wie der Forbes-Liste zu entnehmen ist, sind in Deutschland derzeit, Achtung, 52 Milliardäre zu Hause, die gemeinsam 183,3 Milliarden Euro besitzen. Das ist stattlich. Aber auch diese Erhebung ist lückenhaft, denn es fehlen die vielen Millionäre, die in Deutschland leben. Wie die EZB schätzt, besitzen etwa 1 Million deutsche Haushalte mehr als 1 Million Euro. Ich glaube, so werden wir die heutige Sendung nennen. 1 Million Millionäre. Ja, mehr weiß man auch schon nicht. Der Rest ist Rätselraten, das von der EZB mit einer mathematischen Annahme namens Pareto-Verteilung kaschiert wird. Heraus plumpst dann eine Zahl. 32-33%. Dies ist der Anteil des Volksvermögens, den das oberste 1% besitzt. Deutschland ist also eine extreme Klassengesellschaft und weit entfernt von einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft, in der angeblich jeder ein ähnliches Auskommen hat. Diese Erkenntnis ist natürlich keineswegs neu. Die EZB ist nur die letzte Institution, die sie bemerkt hat. Ist doch wahr, Werner, wir predigen das doch schon seit Jahren hier. Das finde ich süß, diesen letzten Satz. Ja, ne? 100-mal zitiert. Das ist nicht neu. Die EZB, die Europäische Zentralbank, ist nur die letzte Institution, die sie bemerkt hat. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Monaten noch haben wir über das gleiche Problem geredet, nicht nur über Deutschland, sondern weltweit, ja. Also hier, was du gerade vorgelesen hast, geht's um das, hast du, um das 1%, also die, die Reichsten der Reichen, das 1% der Bevölkerung, die auf der anderen Seite aber ein Drittel des Volksvermögens besitzen. Aber gut, jetzt gehen wir da mal weltmäßig, global ran an dieses Problem. Reden wir da nicht über das eine Prozent des die Reichsten der Weltbevölkerung, sondern reden wir über 0,00000, wie viel weiß ich, reden wir nur über 85 Personen, über 85 Namen, Supermilliardäre, die auf dieser Welt, auf diesem Erdball wohnen. Und diese 85 Personen, oder von mir aus Familien, die besitzen gleich viel Vermögen, Reichtum, wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Also wenn wir die Weltbevölkerung von 7,2 Milliarden in zwei Hälften aufteilen, die eine Hälfte, die mehr verdienen, und die andere Hälfte, die weniger verdienen. Und diese 3,6 Milliarden Menschen auf der Erde, die haben gleich viel Vermögen zur Verfügung wie die 85 reichsten Personen auf dieser Welt. Ja, das ist doch fantastisch, nicht wahr? Unsere Demokratie. Ja, schon allein das würde einladen, um zu intervenieren. Die UNO müsste hier intervenieren. Die Blauhelme müssten die Häuser dieser Leute umzingeln, ihre Büros durchsuchen und das Geld, diese gewaltigen Summen praktisch beschlagnahmen und dann für Projekte weltweit einsetzen. Das wäre die einzige Funktion, die die UNO hier übernehmen könnte und müsste. Es wäre sozusagen eine Pflicht, das zu tun. Ein Beitrag zu diesem Thema kommt vom Aufsichtsratsvorsitzenden von diesem Keramikkonzern Viroi Bosch, die so Rohschüsseln und sowas herstellen. Der hat gerade vor einer Woche gesagt, im Interview mit der Süddeutschen, ich will zuerst seinen Namen sagen. Das ist dieser Aufsichtsratsvorsitzende, ist Herr Wendelin Franz Egon Luitvinus Maria von Bosch Gallo. Das klingt ja wie eine ganze Fußballmannschaft. Das ist also der Obermacher da von Viroi Bosch. Also wie man schon annimmt, kommt er nicht aus dem Proletariat. Und der hat dann gesagt, ja, nicht, dass wir uns besonders adelig fühlen, aber es wird doch seinen Grund haben, weshalb ausgerechnet die Aristokratie über Jahrhunderte relativ vermögend überlebt hat. Also jetzt die heutigen Reichen, die sind zum Großteil nicht mehr adelig, aber das gleiche Ding natürlich. Wir sind reich, das wird doch seinen Grund haben, dass wir reich sind und immer noch reicher werden. Wir müssen doch listiger und schlauer und intelligenter sein und vor allem viel mehr arbeiten als dieses hergelaufene Gesindel da, das sich immer nur beklagt und was abhaben will. Er suggeriert natürlich auch mit dieser Bemerkung, dass das verdient ist, dass das so eine Art höhere Menschheitsschicht oder Rasse ist, die sich das wirklich im Laufe der Jahrhunderte fleißig erarbeitet hätte. Nach dem Motto, wir sind die besseren Menschen, wir verdienen auch mehr Geld. Jedenfalls, diese Geschichte ist ja auch nicht neu, wie wir gerade festgestellt haben. Bereits vor einigen Jahren hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, eine Studie vorgelegt, bei der die gleiche Methode angewandt wurde. Eine Haushaltsbefragung namens Sozioökonomisches Panel wurde mit den reichen Studien des Manager-Magazins kombiniert. Das Ergebnis war schon damals, das reichste Hundertstel konzentrierte etwa ein Drittel des Volksvermögens in seinen Händen. Soweit man weiß, es könnte auch mehr sein. Es wäre übrigens einfach, Klarheit zu schaffen. Eine Vermögenssteuer würde automatisch zu einer Vollerhebung der Besitztümer führen. Genau deswegen wehren sich die Reichen auch mit ihrer gesamten geballten Lobbymacht gegen eine solche Steuer. Sie scheuen gar nicht die eigentliche Finanzbelastung, sondern sie wollen verhindern, dass plötzlich Transparenz herrscht. Dass also alle sehen können, wie viel die eigentlich haben. beziehungsweise dass die viel haben, wissen wir. Aber wie viel, wo das genau liegt, in Zahlen. Dabei gäbe es einen kleinen Trost für die Reichen. Für ihre Zahnbürste würde sich trotzdem niemand interessieren. Ich bring das Frühstück und leer den Müll. Ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt. Alles ist grau, grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Gehe drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war. Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein. Ich sehe Flugzeuge starten, nicht sagen, komm heim, so weit gut. So weit bin ich noch nicht. Ich wollte mehr ohne Salz. Du wolltest uns ohne mich. Wenn dich alle lieben, bei dir einziehen wollen. Wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll. Was machst du da? Wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt. Der Gerichtsvollzieher um die Krone im Kreis. Was machst du da? Ich weiß, es geht mich nichts an. Aber kann es sein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand? Und jetzt die Preisfrage: Wer hat deine Kunden gesperrt? Du ziehst die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre. Alles ist fort, jedes Tor und Sieg über die Furcht. Du lügst wie gedruckt und du kommst damit durch. Sinkt in Flammen, jeder Tanke, die noch steht, rotten sich Horden zusammen. Ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer Satz wie: Lauf, los, das Ding geht gleich hoch. Los, lauf, los, im Hafen wartet ein Boot. Hast und deine Hütte ist voll. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 23 años. EU und USA sind dabei, ein Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. TTIP soll die Wirtschaft ankurbeln. Durch das Vereinheitlichen von gesetzlichen Regelungen. Doch ist, was für die Konzerne gut ist, auch gut für uns Bürger? Nahezu alle der von den Verhandlungsführern hinzugezogenen Berater vertreten Konzerninteressen. Dabei geht es um Entscheidungen mit erheblicher Reichweite. Grund genug, den Verhandelnden aufmerksam auf die Finger zu schauen. Doch genau das geht nicht. Denn verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Demokratie sieht anders aus. Was steht auf dem Spiel? Welche Interessen stehen hinter dem geplanten Abkommen? Hopfleisch, Klonrinder, Chlorhühnchen und Gentechnik haben sich in den USA durchgesetzt. In der EU ist all dies noch verboten. Doch die übergreifenden Interessen der Konzerne sind klar. So erklärte zum Beispiel der Verband der US-amerikanischen Schweinezüchter, er akzeptiere kein Ergebnis, bei dem ein verbreitetes Hormonpräparat noch verboten sei. Gasgewinnung durch Fracking wurde in den USA massiv ausgeweitet. Unter hohem Druck wird eine Mischung von Chemikalien und Wasser ins Erdreich gepresst. Trinkwasser und Boden werden hierbei verseucht. Das TTIP verspricht billige Gasexporte. Doch zu welchem Preis? Und wer kommt für die Schäden auf? Umweltverbände weltweit lehnen das Fracking ab. Aufgrund der Finanzkrise haben die USA 2010 ihren Behörden die Möglichkeit gegeben, ausländische Tochterfirmen von US-Banken zu regulieren. Das ärgert die US-Bankenbranche. Mit der EU aber hat sie eine Verbündete gefunden. Denn diese fordert die Anerkennung der schwächeren EU-Gesetze. Wichtige Ansätze einer Bankenregulierung stehen damit wieder auf dem Spiel. Errungenschaften auf beiden Seiten des Atlantiks sind gefährdet. Arbeitnehmerrechte wurden hierzulande hart erkämpft. In den USA hingegen gibt es kaum einklagbare Schutzrechte gegenüber dem Arbeitgeber. Kein Recht auf die Wahl von Betriebsräten oder das Recht für Gewerkschaften, Tarifverhandlungen zu führen. Durch die neu konkurrierenden Märkte wären diese Errungenschaften direkt bedroht. Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus 3 Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind. Freihandelsabkommen können die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Das erlebt aktuell Kanada. Hier gilt wie in den USA und Mexiko das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. In einem Bürgerbegehren entschieden sich die Bewohner der Provinz Quebec, die Umwelt vor dem Fracking zu schützen. Der Fracking-Konzern verklagte daraufhin den kanadischen Staat auf 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Auch den vollmundigen Versprechen über Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze ist zu misstrauen. Experten schätzen, dass NAFTA in den USA 700.000 Jobs vernichtet hat. Die Armut im Süden Mexikos nahm deutlich zu. Ganz im Gegensatz zu den wohlklingenden Vorhersagen, die damals überzeugten und die wir auch jetzt wieder hören. Gewinner der Freihandelsabkommen sind alleine die Banken und Konzerne. Noch können wir handeln. Helfen Sie mit, TTIP zu verhindern. Das war gerade ein Video bzw. ein Audio zu finden auf der Seite von www.attac.de zum Thema TTIP. Da wurde ganz klar geschildert, wie Konzerne die Staaten verklagen können, wenn neue Umwelt- oder Sozialgesetze ihre Gewinnerwartungen schmälern. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen oder das muss man sich einmal überlegen. Ja, und wie verhandeln wir dieses Freihandelsabkommen? Das ist die Frage. Ne? Zum einen wird geheim verhandelt, also man weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Und selbst wenn dann irgendwann mal die endgültige Fassung veröffentlicht wird, wird es dann immer noch Geheimklauseln geben, die nicht veröffentlicht werden. Ne? Und diese Sache da, dass nicht mehr vor ordentlichen Gerichten verhandelt werden soll, sondern vor einem Privatgericht, das aber wiederum verbindlich sein soll für die Regierung. Also damit ist die Demokratie abgeschafft, ja, und jetzt hier, wie du vorgelesen hast, ist die Rede von amerikanischen Schweinezüchtern, die eben manipuliertes Essen geben, um die Schweine zu mästen. Und ganz oben ist es eben auch so, ne? Der Kapitalismus, das System selber züchtet die Schweine, die uns regieren. Ja? Und jetzt da auf die Straße zu gehen wegen dieser Geschichte ist sehr schwierig, ja, weil es ist so abstrakt, da kann man, glaube ich, die Leute nicht so leicht mobilisieren. Dann auf parlamentarischer Ebene, wie immer, gibt es ein paar, die dagegen sind, die dagegen protestieren. Sogar die Sozialdemokraten sehen die Sache nicht so richtig klar, aber am Ende werden sie natürlich wieder zu Kreuze kriechen. Also ich bin sehr pessimistisch, ob man da noch was machen kann oder das verhindern kann. Es gibt wirklich eine erstaunliche und gewaltige Bewegung gegen dieses TTIP-Abkommen in Deutschland. Es gab Demos, es gibt Aktionen auf der Straße, es gibt Unterschriftensammlungen. Man hat einen gewaltigen Druck ausgeübt auf die Regierung, die Sozialdemokraten. Führende Sozialdemokraten sprechen sich mittlerweile auch schon gegen dieses Abkommen aus. Sie fordern ebenfalls, dass das öffentlich verhandelt wird und dass die Verhandlungsprotokolle veröffentlicht werden. Es bewegt sich was. Attac. Deutschland hat auf seiner Homepage im Internet sehr viele Informationen zu diesem Thema veröffentlicht. Es wird informiert über den Inhalt dieses Abkommens, was das für Konsequenzen hat. Wie gesagt gerade, genmanipulierte Lebensmittel, Hormonfleisch, Chlorhühnchen und diese ganzen Schweinereien, Fracking. Und da heißt es, mit einem umfassenden Pakt wollen EU und USA eine transatlantische Freihandelszone erschaffen. Und verkauft wird uns die geplante Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP als gigantisches Wachstumsprogramm, eine Mogelpackung. Denn bezahlen müssen es die EU-Bürgerinnen und auch die Bürger und Bürgerinnen der USA mit einem beispiellosen Abbau von Produktionsstandards, Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechten, Lohnniveaus, Umwelt- und Sozialauflagen, ja sogar unserer demokratischen Rechtsstaatlichkeit. All diese Handelshemmnisse, das sind nämlich demokratische Bestimmungen, sind für den Kapitalismus lediglich Handelshemmnisse, würden in den geheimen Verhandlungen beseitigt. Aber noch kann das Vorhaben gestoppt werden. Gemeinsam mit vielen Menschen aus Europa und aus den USA setzen sich Attac und viele Tausend und Abertausende Leute dafür ein. Ich kann hier nur die Webseite nennen von Attac. Da gibt es tolle Informationen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile schon 775.000 Unterschriften gegen TTIP. Die sind schon an die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Parteien übergeben worden. Man kann da im Internet unterschreiben. Dann gibt es Twitter-Aktionen. Dann gibt es Proteste. Es gab Proteste beim European Business Summit am 15. Mai. Dann gab es eine Demo mit über 12.000 Menschen in Berlin am 10. Mai. Die haben gegen die Absicht der Koalition demonstriert, zum Beispiel die Energiewende zu demontieren und auch gegen das TTIP-Abkommen. Das heißt, in Deutschland tut sich schon einiges gegen dieses fürchterliche Abkommen, das, wenn es durchkommt, uns praktisch einen totalitären Voll-Diktaturkapitalismus beschert, wie die Welt ihn bis dahin noch nicht gesehen hat. Privatherren, Milliardäre, die irgendwo in einem Steuerparadies sitzen, können den Staat, zum Beispiel Andalusien oder Schleswig-Holstein, auf Millionen oder Milliarden verklagen, wenn sie glauben, dass ihre Gewinne geschmälert würden. Argentinien hat im Moment dieses Problem mit den Gaia-Fonds. Da wird Argentinien unter Druck gesetzt, diese Gaia-Fonds und ihre Verbündeten, sagen wir mal, Anwälte und internationalen Gremien üben einen unglaublichen Druck auf die argentinische Regierung aus, ihnen entgangene Gewinne zurückzuzahlen, sonst würde man den Staat in die Pleite treiben. Eine unglaublich dreiste und diktatorische Erpressung. Thank you. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 19. Juli 2014. Willkommen zu unseren Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit einem aktuellen Nachrichtenüberblick aus der ARD, aus dem ersten deutschen Fernsehen. Heute 19.07. 11.20 Uhr. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Flugzeugabsturz in der Ostukraine wird Ursachensuche fortgesetzt. OSZE-Beobachter wollen den Unglücksort erneut untersuchen. Gestern hatten sie sich nach eigenen Angaben dort nicht frei bewegen können. Mehrere Staaten verlangten von Russlands Präsidenten Putin, mäßigend auf die pro-russischen Separatisten in der Ukraine einzuwirken. Israel setzt Luftangriffe auf Gazastreifen. Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte stieg die Zahl der bislang getöteten Palästinenser auf mehr als 300. Israel steht zunehmend in der Kritik wegen der vielen zivilen Opfer. UN-Generalsekretär Ban reist heute zu Vermittlungsgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern in die Region. Neue Frist für Gespräche über iranisches Atomprogramm. Die 5 UN-Vetomächte und Deutschland vereinbarten mit Teheran, die Verhandlungen um 4 Monate zu verlängern. Ursprünglich sollten sie morgen abgeschlossen werden. Hauptstreitpunkt ist, wie viel Uran der Iran anreichern darf. Schäuble zweifelt an Konzept für Pkw-Maut. Der Zoll müsse dafür zum Beispiel etwa 50 Millionen Kfz-Steuerbescheide neu erstellen, sagte der Bundesfinanzminister der Rheinischen Post. Ob sich das so schnell umsetzen lasse, müsse geprüft werden. Das Konzept von Verkehrsminister Dobrindt sieht vor, die Vignetten ab 2016 einzuführen. Waldbrand im US-Bundesstaat Washington zerstört bis zu 100 Häuser. Im Nordwesten des Landes steht derzeit ein Gebiet von mehr als 670 Quadratkilometern in Flammen. Die Behörden haben zahlreiche Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Verletzt wurde bislang niemand. Das Wetter. Verbreitet sonnig mit einigen lockeren Wolken. Höchstwerte zwischen 25 Grad an den Küsten und 37 Grad am Oberrhein. Ja, das waren die Nachrichten aus der ARD, die Tagesschau in 100 Sekunden. Vielen Dank für die Erlaubnis, dieses Material benutzen zu dürfen. Union schlägt Blauhelm-Mission in der Ukraine vor. Das ist die Konsequenz aus dem Absturz, beziehungsweise, wie sich immer mehr herauskristallisiert, dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine. Es waren wohl auch 80 Kinder an Bord. Die Welt trauert und die Welt fragt sich, wie kann so eine Schweinerei passieren? Wie konnte das geschehen? Und wer ist schuld an diesem Abschuss bzw. diesem Absturz? Dazu sieht man grauenhafte Fotos und Bilder im Internet. Obama kritisiert Putin. Präsident Putin schürt den politischen Konflikt, ergibt Kiew die Schuld am Absturz von Flug MH17. Doch der Reflex aus Washington bleibt aus. Barack Obama erhöht zwar den Druck, vermeidet aber starke Worte und zu scharfe Vorwürfe. Russlands Reaktion auf den MH17-Absturz, da gibt es allerlei Verschwörungstheorien statt Antworten. Die Frage nämlich, wer ist schuld am Absturz von diesem Flug? Für Russlands Präsident Putin steht fest, die Regierung in Kiew. Alle Indizien, die dagegen sprechen, spielen in Russland keine Rolle. Die Katastrophe wird das Verhältnis zum Westen weiter verschlechtern. Das sagt der Spiegel zu diesem Thema. Erst verschwand Flug MH370, nun trifft Malaysia Airline mit dem Absturz von MH17 die zweite Tragödie binnen 4 Monaten. Das Unternehmen, früher der Stolz eines ganzen Landes, ist am Ende. Trauer und Wut in den Niederlanden. Zum gleichen Thema: Verzweiflung, Trauer, Ohnmacht. Die Menschen in den Niederlanden sind tief berührt von dem Absturz des Fluges MH17. Der Konflikt in der Ukraine scheint auf einmal bedrückend nahe zu sein. Dann gibt es leider einen Busunfall in der Nähe von Dresden zu vermelden. Mindestens 9 Tote. Ein schwerer Unfall auf der A4 bei Dresden. 2 Reisebusse fuhren aufeinander. Eines der Fahrzeuge prallte mit einem Kleintransporter zusammen. Wie gesagt, mindestens 9 Menschen starben. Nuklearstreit mit Iran. Die Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm werden verlängert. Darauf haben sich die Unterhändler in Wien geeinigt. Eigentlich sollten die Gespräche an diesem Sonntag enden. Doch ein Durchbruch ist natürlich wie immer nicht in Sicht. Dann eine Meldung zum Thema Fußball. Philipp Lahm wird nicht mehr für Deutschland spielen. Ohne seinen Kapitän hat Bundestrainer Löw ein Problem. Er gilt als unverzichtbar. Wie lässt sich der Münchner ersetzen? Mit einer Dreierkette. Und hier sind alle Fußballphilosophen und alle 40 Millionen oder 50 Millionen Ersatzbundestrainer gefragt, doch bitte etwas zu machen, einen Ersatz zu finden. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt deutlich an. Die katholische Kirche wird kleiner. Nicht was ihr Geld betrifft, das vermehrt sich wahrscheinlich, aber was ihre Mitglieder betrifft. Der katholischen Kirche laufen die Gläubigen, die Mitglieder davon. Im vergangenen Jahr traten fast 180.000 Menschen aus, deutlich mehr als noch 2012. Grund dafür dürften vor allem die Finanzaffären um den abberufenen Limburger Bischof Thebats van Elst sein, unter anderem. Aber natürlich auch die Päderastenaffären, die Kinderschänderaffären, die nicht abreißen und in deren Zusammenhang immer neue Schweinereien ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Papst Franziskus hat ja nun öffentlich zugegeben, dass er hat sogar eine Zahl genannt, dass 2% der katholischen Priester Päderasten seien. Ob er da zu tief gegriffen hat, können wir nicht beurteilen, aber schon 2% ist entschieden zu viel bei den Hunderttausenden von Priestern, die auf der ganzen Welt existieren. Das sind nämlich Tausende, die ihr Unheil ungestraft fortgesetzt haben und fortsetzen können. Schauen wir mal, was die junge Welt heute bringt auf ihrer Internetseite. Wie vorhin auch gesagt, Bodenoffensive gegen den Gazastreifen, gegen die Palästinenser. Zum Thema Inland gibt es einen Bericht über die Abschiebehäftlinge. Die sollte man von Straftätern trennen. Jesuitenflüchtlingsdienst fordert Umsetzung europäischen Rechts. Es ist nämlich oft so, dass Menschen, unbescholtene Menschen, die als einziges Verbrechen, was man ihnen angekreidet, haben, dass sie keine Papiere besitzen, keine gültigen, die werden ins Gefängnis gesteckt mit gefährlichen Kriminellen. Und das ist Unrecht. Das muss sich ändern. Dann gibt es Studentenproteste, Studierende gegen Institutsschließungen. Rektorat der Universität Leipzig ist seit Montag besetzt. Die jungen Leute wehren sich also gegen die Schließung ihrer Universitäten bzw. gegen die Verschlechterung ihrer Studienbedingungen. Zum Thema Discounter Kik, KIK. Fast 2 Jahre nach der Brandkatastrophe in pakistanischer Textilfabrik will der Discounter Kik nichts mehr zahlen. Wir erinnern uns, bei dieser Katastrophe verbrannten hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter und man hat festgestellt, dass westliche Textilkonzerne dafür Billiglöhne produzieren lassen. Dann gibt es einen Kommentar in der Jungen Welt zum Thema Ukraine-Politik. Da heißt es, von Herrn Markus Bernhard geschrieben, die Ukraine-Politik rächt sich. Menschenrechtsimperialistische Propaganda, so sagt er, von Demokratie und Gleichberechtigung der Lüge gestraft. Klitschko untersagte CSD-Demonstrationen in Kiew. Katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht. Klitschko, der Boxer mit der Knautschnase, der sich von seinen Freunden als Bürgermeister von Kiew hat einsetzen lassen, verbietet nun Demonstrationen in Kiew. Nach dem Motto, wir haben die Demokratie gebracht, jetzt verbieten wir sie. Wie Gerd Polt mal gesagt hat, a Demokrat, ich bin a Demokrat. Und deshalb brauche ich keine Demokratie mehr, weil ich ja schon a Demokrat bin. Und genau dieser fürchterliche Witz, der wird Wahrheit in der Gestalt vom Boxer Klitschko. Die bundesdeutsche Politik hat offensichtlich zunehmend Schwierigkeiten, die Geister, die sie selbst rief, wieder in die Schranken zu weisen. Nach einem Verbot des Christopher Street Days, CSD, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, kommt es auch in der Bundesrepublik erneut zu Diskussionen um die zweifelhafte Rolle des dortigen Bürgermeisters Vitali Klitschko. Der ehemalige Boxweltmeister, der seit Ende März dieses Jahres im Amt ist, hatte einen ursprünglich für diesen Monat geplanten Marsch für Gleichheit von Lesben, Schwulen und Transsexuellen untersagt, weil aufgrund der Sicherheitslage in der Ukraine keine Zeit für Unterhaltungsveranstaltungen sei. Er hat das noch nicht mal diskriminierend formuliert, sondern er sagt, das ist Unterhaltung, das ist Terre und das brauchen wir jetzt nicht. Klitschko war daraufhin vom SPD-Politiker Johannes Kahrs scharf kritisiert worden. Der Ex-Box-Weltmeister verkenne den Ernst der Lage für Homosexuelle in der Ukraine. CSDs sind in erster Linie Demonstrationen. Die Einforderung von Menschenrechten, in welcher Form auch immer, ist keine Spaßveranstaltung, hatte Kahrs, der dem parteirechten Seehelmer Kreis angehört und Beauftragter der SPD-Bundestagsfraktion für die Belange von Lesben und Schwulen ist, kürzlich erklärt. Während im letzten Jahr mit Ausnahme weniger Störungen rechter Kräfte ein CSD stattfinden konnte, hat sich die Situation von Lesben und Schwulen unter den neuen Regierenden deutlich verschlechtert. So kam es in den vergangenen Wochen unter anderem zu mehreren Angriffen von Neonazis auf Schwulenbars. Wir planen, jedwede Propaganda des Bösen und alles, was gegen das Neue Testament und das Evangelium ist, zu verbieten, hatte Artem Skorpodatsky, Sprecher des faschistischen rechten Sektors, schon während der Maidan-Proteste in Anspielung auf Homosexuelle angekündigt. In der Sauna. Gut, die Geister, die sie riefen, sind losgetreten. Das Verbot des CDS 214 in Kiew durch Klitschko, den die Konrad-Adenauer-Stiftung so sehr unterstützt, zeigt einmal mehr, dass es beim Putsch im Februar nicht um Demokratie und Menschenrechte ging. Im Gegenteil, im Rahmen der Kriegspolitik gegen die Menschen im Südosten der Ukraine gewinnen rechte Kräfte und Faschisten an Gewicht, kommentierte Sevin Dagdelin. Die ist Sprecherin für internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag. Das geschehen am gestrigen Freitag in einem Gespräch mit der Tageszeitung Junge Welt. Zugleich kritisierte damit die linke Politikerin jedoch auch den Bundestagsabgeordneten Kahrs, dessen Beanstandung am Verbot des CSD mehr als heuchlerisch sei. Kahrs hatte sich, wie die gesamte Große Koalition und die Grünen, immer an die Stelle der neuen Kiewer de facto Regierung gestellt, obwohl klar war, dass Faschisten wie die Svoboda und der rechte Sektor keine ungewichtige Rolle spielen. Das erinnert die Bundestagsabgeordnete. Als ein Treppenwitz der Geschichte bezeichnete es Dagdelin, dass der CSD im letzten Jahr unter Janukowitsch noch habe stattfinden können. Insofern ist auch davon auszugehen, dass die Kritik von Kahrs keinerlei Konsequenzen folgen werden. Im Bundestag wird dann wieder für milliardenschwere Finanzhilfen für die Kiewer Machthaber gestimmt. Das prophezeit Frau Dagdelin. Ja, so sieht's mittlerweile aus in Kiew. Und da ist noch längst nicht, sagen wir mal, der Boden erreicht. Das kann alles noch tiefer fallen. Noch ein paar Meldungen, kurz gesagt. 1177 Tage ohne Beweise im Knast in Kolumbien. Ein linker Journalist nach mehr als 3 Jahren Haft endlich freigesprochen. Man hat ihn angeklagt, er sei Mitglied der vom kolumbianischen Regime als terroristisch bezeichneten FARC-Guerilla. Und unter diesem Vorwurf hatte man ihn ohne Gerichtsurteil und ohne Beweise eingeknastet. Nun ist er Gott sei Dank rausgekommen. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Diese Menschen.

Geht raus, die Flucht hat keinen Zweck. Denkt nur an euren Inkefuß. Und ihre Hunde sind sehr schnell. Nein, ihr reicht nicht mehr den Fluss. Ihr sagt, wir leben doch heute. Ja, gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Sie haben ihn noch eingeholt. Die Uferböschung war zu hoch für seinen Inkefuß. Zu weit, zu hoch, ich sagte es doch. An einem Telegrafenmast, da hängt schon morgen früh ein Mann, er hängt an einem Inkefuß. Am anderen hängt ein Zettel dran. Und wenn die Leute morgen früh zum Hochamt gehen, dann lesen sie, hier hängt der, der der Mörder war, von Papst Johann und Kennedy. Ihr sagt, wir leben doch heute. Ja, gewiss, aber so sind hier die Leute. So sind hier die Leute. Winnetou-Filme machten Kasse. Das war im Jahr 1964. Das sind 50 Jahre her. Wer prägte das Filmjahr und was prägte das Filmjahr 1964? Horst Wendland, Filmproduzent, hatte den richtigen Riecher. Winnetou zog die Massen, die ins Kino wollten, in seinen Bann. Was in den Jahren zuvor erfolgreich gewesen war, machte auch 1964 wieder Kasse. Hey, Winnetou! Winnetou! Ein echter Indianer, ja? Ja, merkt doch alles. 1964 ist Winnetou-Jahr. Nachdem in den beiden vorangegangenen Jahren bereits der Schatz im Silbersee und Winnetou 1 überraschend viel Geld in die Kinokassen gespült hatten, ließ Produzent Horst Wendland auch 1964 den großen Häuptling viele Filmkilometer durch die Prärie reiten. Dieses Mal in Untergeiern ist nicht der Blutsbruder an seiner Seite, sondern mal andere, aber ebenfalls gute, weiße Männer. Winnetou grüßt den großen Jäger Old Shoehand und seinen Freund Old Webb. Hi! Shoehand und sein Freund sind dankbar, dass unsere Pfade sich kreuzen. Mein Freund, wie geht's? Gut. Miss Annie? Ja? Das hier ist mein Freund Winnetou. Großer Häuptling der Apachen, großer Jäger, großer Freund der Weißen und vor allem netter Kerl. Darf Winnetou erfahren, wohin euch euer Weg führt? Wir bringen die kleine Arizona zu ihrem Vater. Aber erst geht es zu Baumanns Farm, wir übernachten da. Die Miene des großen Häuptlings verfinstert sich. Ihr findet ihn in großer Trauer. Seine Farm wurde überfallen, seine Frau und seine Tochter ermordet. Mein Gott. Habt ihr das gewusst? Nein. Wer hat das getan? Dieselben Männer, die meinen roten Bruder töteten. Winnetou wird's schon richten in den nächsten 90 Filmminuten. Dazu ist er schließlich da, der Häuptling der Apachen. An Pierre Brice als die Verkörperung des edlen Wilden hatte man sich nach wenigen Verfilmungen bereits gewöhnt. Schließlich sah Brice auch fast genauso aus wie die Winnetou-Illustrationen auf den Karl-May-Bänden. Für die Rolle des Old Shoehand hatte Produzent Wendland Stuart Granger vor die Kamera geholt. Der kannte zwar flüchtig den Namen Karl May, hatte aber noch nie etwas von ihm gelesen, da es keine englischen Übersetzungen gab, wie Granger sich entschuldigte. Außerdem konnte er sich bis zu seinem Einsatz in der jugoslawischen Prärie auch nicht vorstellen, dass deutsche Filmleute in der Lage waren, einen Western zu machen. No, it was amazing. Nein, das war sehr erstaunlich für mich. Die Engländer würden so etwas gar nicht erst wagen, weil es ein Vorrecht der Amerikaner ist. Die Deutschen haben es gewagt und es ist ihnen gut gelungen. Es wurde nicht dasselbe wie ein amerikanischer Western, aber in vieler Hinsicht ein viel attraktiverer. Er ist romantischer, edler und nicht so abscheulich wie ein amerikanischer. Wenn es bei den Amerikanern knallt, dann muss man Blut sehen. Hier fallen die Leute so um. Mit der gleichen Skepsis, Deutsche können doch keine Western, sah sich Regisseur Rolf Olsen konfrontiert, der mit Heiß weht der Wind auch in dem Genre debütierte. Reporter Ernst Ludwig Freisewinkel gab zu bedenken: Sie sind der Regisseur und eigentlich auch durch nichts prädestiniert, Rolf Olsen, einen Wildwestfilm zu inszenieren, oder? Olsen holte tief Luft. Er war offenbar auf die Frage vorbereitet. Wer ist schon dazu prädestiniert, darf ich diese Frage zurückstellen? Denn wenn man sich überlegt, dass die Amerikaner Filme machen, die im Wiener Milieu spielen, dann wenn die Franzosen Filme machen, die im italienischen Milieu spielen, wenn die Deutschen Filme machen, die im englischen Milieu, sag Edgar Wallace und so weiter, spielen, dann ist eigentlich fast niemand prädestiniert, wenn man es von dieser Warte aus betrachtet. Gut, aber so schnell lässt ein Filmkritiker nicht locker. Irgendwo muss doch der Hase im Pfeffer liegen. Gut, Rolf Olsen, aber abseits von aller Inszenierungskunst, ich könnte mir vorstellen, es bringt eine Menge technischer Probleme mit sich. Wo gibt's schon in welchem Fundus eine Postkutsche und welcher deutsche Schauspieler kann schon aus der Hüfte schießen? Wie haben Sie das gelöst? Wechsel der Blickrichtung. Ins Visier gerät Hauptdarsteller Thomas Fritsch, damals noch Teenager-Schwarm mit Milchgesicht. Thomas Fritsch, da Sie können Sie ja nicht schießen? Nee, ich habe furchtbare Angst vor den Dingern. Na bitte. Aber auch hier wusste sich Regisseur Olsen zu helfen. Er verordnete seinem juvenilen Westernhelden kurzerhand ein Desensibilisierungstraining. Ja, wir haben so lange gewartet, bis Thomas sich daran gewöhnt hatte, mit dem Schießeisen umzugehen, bis er die Augen, die er immer bis eine gewisse Zeit lang geschlossen gehabt hat, solange die Knarre losging, geöffnet hatte und er sich dann nach einigen Tagen und Wochen mit dem Schießeisen so befreundet hatte, dass er sogar mit Schießeisen und Hund ins Bett ging, nur um sich also an diese Dinger so zu gewöhnen, dass er sie auch so handhaben kann, dass es dem Publikum glaubhaft genug erscheint. Glaubhaftigkeit war insgesamt nicht die Stärke des Streifens, wie die Kritik dann befand. Aber immerhin, deutsche Filmschaffende hatten sich mal am Western versucht. Und immerhin, Hauptdarsteller Thomas Fritsch lande bei der Aktion Leser wählen ihren Star, veranstaltet von der Bravo, dem Zentralorgan der Pubertierenden, auf dem ersten Rang und damit zwei Plätze vor Winnetou alias Pierre Brice. Außerhalb des bundesdeutschen Indianerreservats im ehemaligen Jugoslawien wehte zur gleichen Zeit ein ganz anderer Wind. Sergio Leone begründete mit dem Film Für eine Handvoll Dollar mit dem finsteren Clint Eastwood in der Hauptrolle den Italo-Western. Kein Genre für empfindsame Mädchenherzen. Hier floss Blut, wenn geschossen wurde. Im deutschen Kino wurde nach wie vor im bewährten Rahmen und auf bewährte Protagonisten geschossen. Joachim Fuchsberger als Inspektor Higgins und der aus den Fernsehstraßenfegern bekannte Heinz Drache jagen den Hexer, gespielt von René Deltgen, die inzwischen 20. Nachkriegsverfilmung eines Edgar-Wallace-Stoffes. Margot Troger, die die Frau des Hexers spielt, kann sich gar nicht vorstellen, dass das jemals enden wird. Und ich glaube, durch alle Generationen wird es so weitergehen. Es ist einfach so gerissen von Wallace gebaut, dass jeder seinen Spaß der Krimis mag haben will. Das Problem des Films? Er bekam keine Jugendfreigabe. Der Grund? Sir John findet ein Foto, auf dem eine Nackte zu sehen ist. Erst als man dieses Foto durch eines mit einer Dame im Bikini ersetzte, durfte sich auch die Jugend ab 16 mit auf die Suche nach dem Hexer machen. Wissen Sie eigentlich, wie Oberst Hartford starb? Ja, Sir, ich erinnere mich. Ja, den hatte der Hexer auch angerufen. Genauso wie Mr. Messer. Wir fühlten uns alle vollkommen sicher. So wie jetzt, Sir. Richtig, ja. Und dann flackerte das Licht. So wie jetzt, Sir. Hey, ja. Und dann ging es ganz aus. So wie jetzt, Sir. Licht! Licht! Ich verlange, dass sofort Licht gemacht wird! Vorn! Hier ging's! Ja, sehr amüsant, wenn man zurückschaut. 50 Jahre deutsche Kinogeschichte. Filme vom Produzenten Horst Wendland. Die Winnetou-Filme und die Döbritsch-Krimis. Die nannte man damals Straßenfeger, weil wenn sie im Fernsehen liefen, dann fegten sie die Straßen leer. Es gab ja nur zwei Fernsehkanäle, beziehungsweise in den 60ern, glaube ich, gab es erst einen. Der zweite kam dann ein bisschen später. Stehen an dich wie an die. me to tea. Perfekt eingespielt, dieses Studioalbum von Peter Maffay. Rock, wirklich, muss man sagen, auf höchstem Niveau. Wenn das so ist, von 2014. Maffay, wer hätte das gedacht? Ein Rocker. Ja, der rote Bruder von Winnetou ist tot. Also, was dürfen wir daraus schließen? Schon damals wie Roten umgebracht. Ne? Man, das ist ja immer noch Mode, obwohl sie heute auch die Staatsgewalt auch andere umbringt, die noch nicht mal rot sind, das einfach nur normale Bürger sind. Jedenfalls. Ja, Wilder Westen, so seine Hochzeit war ja schon vor 150 Jahren, dann vor 100 Jahren ist es so langsam ausgeklungen, die Geschichte, dann war er weg vom Boden, aber wenn man sich so überlegt, der Westen wird wieder wilder, ja, also Okzidente, die kapitalistische westliche Gesellschaft, und jetzt ist halt die Frage, ob wir wieder auf die Straße gehen, auch dann, wenn es nicht nur um Fußball geht, also wie Helene Fischer da in Berlin atemlos durch die Nacht, was der Fußball aus uns macht und so, auf die Straße gegangen sind sie vor 78 Jahren hier in Barcelona, und zwar bewaffnet. Genau heute vor 78 Jahren ist wieder mal 19. Juli. Die Militärs haben geputscht und dann ging der Volksaufstand los hier, und zwar bewaffnet. Jetzt, dieses Jahr steht es nicht zu erwarten, 2014, aber Gründe haben wir Hunderttausende, um auf die Straße zu gehen und uns zu wehren. Da gibt's am nächsten Freitag eine Veranstaltung, die wahrscheinlich sehr interessant ist, veranstaltet von der Assemblea Libertaria de Vallcarca, und Obertitel Novis Quemes como Esclaus, also Schluss damit, als Sklaven zu leben. Und das wird stattfinden da in der besetzten Bank, El Banc Expropiata Gracia, das ist in der Travesera de Gracia 181, unter diesem Thema. Wir wollen nicht mehr Sklaven sein, und das beginnt um 19 Uhr mit einer Diskussion, Gespräch oder einem Vortrag zuerst mal von Herrn Spiros, Griechenland in Zeiten des Weltwährungsfonds. Und das, so soll das anfangen. Dann gibt es noch ein Dokumental, Let's Not Live Like Slaves, auch über die jetzige Situation in Griechenland und eben der Widerstand dagegen, wie die Leute damit umgehen. Selbstverwaltung und solche Sachen. Also ich glaube, da könnten wir sehr viel lernen, weil die Situation in Griechenland, die sind uns ja immer ein paar Schritte voraus. Also das ist, was auf uns zukommt. Und dann eben Diskussion im großen Kreis, Alternativen und auch Gelegenheiten. Es war da zum Essen und Trinken. Gehen soll es bis ungefähr 11 Uhr. Also nächsten Freitag um 7 Uhr in Bank Expropiata de Gracia, Travesera 181. Estáis escuchando Ni Man's Land, un programa no solo en lengua alemana, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Jo, ein schönes Wochenende. Tschüss, wir müssen raus. Adeo. Tschüss, bis nächste Woche. Zu hören, nachzuhören, die heutige Sendung, so etwa ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter niemandslandradio.blogspot.com. Ein gutes, tolles, schönes, unterhaltsames, friedliches, buntes, interessantes, lehrreiches, erotisches, freundschaftliches Wochenende. Tschüss! Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona.